Für die vorsichtige Absicherin, die dieses Urprinzip repräsentiert, ist das alles natürlich ein Horror. Und tatsächlich zeigt sich das Schattenprinzip selten so eklatant. Die Banken sind in Wahrheit mit all ihrem Controlling, einschließlich ihrer Aufsichtsräte, völlig außer Kontrolle geraten. Und diese Situation eskaliert mit jeder weiteren Krise nur noch mehr. Das große Geld hat längst die Kontrolle und ganz andere Absichten als die verbliebenen, aber offenbar rasch weniger werdenden ehrlichen Politiker und Journalisten. Wenn sich da mal jemand zu den alten Idealen bekennt, wird er oder sie heute schon zur Skandalfigur. Und was machen Politiker und ihre eigentlichen Kontrolleure, die Wähler? Erstere rufen ständig nach mehr und besserer Kontrolle. Und letztere lassen sich damit abspeisen. Das alles ist Wasser auf die Mühlen des unerlösten Jungfrau-Merkur-Prinzips. Dieses ist auf allen, also auch materiellen Finanz- und Geldebenen, von der Erkenntnis und Notwendigkeit geprägt, sich vernünftig an die herrschenden Bedingungen und Gegebenheiten des Lebens anzupassen. Die ihm eigene Ängstlichkeit führt nicht selten zu übertriebener Vorsicht. Und so sieht sich seine archetypische Vertreterin geradezu gezwungen, in einem Fort vorauszudenken und zu planen. Für sie ganz natürlich hat sie dabei immer auch alle möglichen schlechten Zeiten im Blick und wird so zur Pessimistin schlechthin. Sie ist so sparsam, wie es irgend geht, getreu ihrem anderen Motto, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Unabhängig von ihrer materiellen Lage wird sie deshalb zur Meisterin der Schnäppchenjagd und kennt die günstigsten Sonderangebote dieser Welt. Da Genuss für sie keine Rolle spielt oder sich im Kontrollieren und Absichern erschöpft, ist er für sie auch bei Geld und Besitz zu vernachlässigen. Niemals würde sie Staubfänger kaufen, nur weil sie schön sind, wie es dem nächsten Lebensprinzip so nahe liegt. Ästhetik ist für sie überhaupt mehr oder weniger unwichtig. Meist mehr. Geld gehört zu den Lebensnotwendigkeiten, die kontrolliert und abgesichert gehören, wofür sie sich besser eignet als jedes andere Urprinzip. Ihr heutiges Thema mit dem modernen Geldsystem machen es ihr als vorsichtig vorausschauende und die Zukunft absichern wollende Kontrolleure aus Leidenschaft nicht gerade leicht, wobei der Ausdruck Leidenschaft für sie eigentlich sowieso wenig passt. Wie soll jemand wie sie in der modernen Welt Vertrauen zum Geldsystem finden, wo das inzwischen auch schon anderen, weniger vorsichtigen Archetypen abhanden kommt? Die absehbaren Probleme desselben sind für sie als Pessimistin aus Berufung einfach unübersehbar und für einen so vorsichtigen Typ intolerabel. In der Wissenschaft ist der Reduktionismus diesem Prinzip geschuldet, der vor lauter Details den großen Bogen aus dem Auge verliert, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, in der unerlösten Variante dieses Prinzips Patienten zur Niere von Zimmer 14 degradiert und aus Medizinern zunehmend Fachidioten macht. Dabei könnte Vorsorge im Hinblick auf echte Vorbeugung die Chance schlechthin für eine Medizin werden, die ihrem alten Namen Ehre machen und gerecht werden will. Allein im Bereich der Ernährung, einer speziellen Lieblingsthematik dieses Urprinzips, wäre so viel möglich. Würden sich etwa die neuen Forschungs- und Studienergebnisse bezüglich der Schädlichkeit von Tierprotein gegen die Wirtschaftsinteressen der Konzerne durchsetzen, könnten ganze Krankheitsbilder verschwinden oder sich jedenfalls deutlich bessern, darunter die großen Geißeln der Zivilisationskrankheiten von Herzanfällen bis zu Krebs. Wie viele Menschen könnten gesunden und sich besser fühlen, wenn sie aufhörten, ihren Organismus mit Milchprodukten zu verschleimen? Wie viele sich ungleich besser konzentrieren und wacher, bewusster und tiefer denken, verklebten sie sich nicht länger Hirn und Nerven mit dem Weizenkleber Gluten? Wie viele würden ihre Energie erhöhen und damit ihre Leistung, wenn sie sich trauten, dem Geheimnis der Lebensenergie, dem Leuchten des Lebens auf die Spur zu kommen? Herausforderung und Lernaufgabe werden wieder auf dem Gegenpol im Entwicklungskreis, beim Neptun-Prinzip deutlich. Dort herrscht Urvertrauen statt Angst. Nach dem biblischen Motto: Sehet die Vögel im Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und leben doch. Dieses Vertrauen, das für uns gesorgt ist, auch ohne uns ständig sorgen zu müssen, kennt und fühlt das Neptun-Prinzip. In der Regierung gehört die fast immer der Schulmedizin- und Pharmahörige Gesundheitsministerin hierher. Sie steht für die ständig messende und kontrollierende Apparatemedizin. Und am weitesten entfernt im Entwicklungskreis und ihr wieder diametral in Opposition gegenüber gibt es das Wunder der Heilung beim Neptun-Fische-Prinzip. Fragen an mich selbst. Wie viel nörgle ich? Wie viel Kritik vertrage ich selbst? Wie sehr will und möchte oder muss ich sogar mich und andere kontrollieren und alles absichern? Wo stehe ich zwischen Kontrolle, Vertrauen und Sicherheit? Wie reagiere ich auf Kontrolle? Und wie viel übe ich selbst aus? Wie viel Sicherheit brauche ich gegen meine Ängstlichkeit und Angst? Wie viele Versicherungen im Sinne von Policen und wie viele von anderen Menschen sind mir wichtig? Kann ich mir und anderen glauben und vertrauen? Wie berechnend bin ich anderen und sogar mir selbst gegenüber? Wie wichtig ist mir Schulmedizin mit ihrem Früherkennungssystem? Wie wichtig die Möglichkeit echter Vorbeugung und Heilung? Hoffe ich noch, mir mit Impfungen Schicksal ersparen zu können?